Digitale Startup-Unternehmen inszenieren sich als Gegenentwurf oft ausdrücklich unhierarchisch bei ihrem Employer-Branding, also wenn sie die Qualität des Arbeitsumfeldes herausstreichen, wie etwa der vegane Kondomhersteller Einhorn, bei dem die Chefs sich selbst abgeschafft haben. Wird das Unternehmen dann allerdings erfolgreich, entpuppen sich die flachen Hierarchien schnell als steile Pyramide. In Krankenhäusern sieht es ähnlich aus. Ärzte, Pfleger und das Reinigungspersonal sind nicht nur strikt nach Farben und Uniformen getrennt, auch innerhalb der Gruppen ist die Weisungsbefugnis streng geregelt. Vom Arzt über den Oberarzt und Chefarzt zum Klinikleiter. Die Grundidee der klaren Rangordnung stammt ursprünglich aus dem Militär, das kulturgeschichtlich älter ist als Konzerne und Krankenhäuser. Auch hier finden sich etliche Hierarchieebenen. Bei der Deutschen Bundeswehr zum Beispiel stehen über den Mannschaftsdienstgraden die Unteroffiziers und darüber die Offiziersdienstgrade, die allerdings alles andere als logisch aufgebaut sind. Während der Major deutlich über dem Leutnant steht, ist der Generalmajor unter dem Generalleutnant angesiedelt. Intern lösen beide mit ihren goldenen Sternen Respekt aus. Von außen erscheint diese Kodierung dem Laien eher sonderbar.